Suche die Hände im alten Licht. Ich stehe frei und mit Gedanken an die Rüstung. Und wenn ich morgen bleibe unberührbar, schaue ich mir zu. Meine Liebe ist kein Gasmann. Ich kann sie keinen Kategorien im Dunkel. Die Hände nehmen halte nicht. Ich gehe fremd. Und Gedanken in andere Sterne. Wenn ich morgen bleibt unberührbar, schau ich mir zu. Meine Liebste ist ein Gasmann. Ich tanze keinen Kaligö. Im Dunkel die Hände nehmen, halte nicht. Ich gehe fremd in Gedanken andere Sterne. Wenn ich morgen bleibt unberührbar, schau ich mir zu. Meine Liebste ist ein Gasmann. Ich tanze keinen Kaligö. Im Dunkel. Andere Sterne benenne ich morgen.